Wer ins Theater du Soleil geht, hat die Chance, dass ihm beim Eintritt in das Theater Frau Ariane Noschkin persönlich die Karte abreißt. In all den Jahren, in denen ihr Theater zum Pilgerort für Theaterbegeisterte aus aller Welt geworden ist, hatte sich die Sonnentheaterchefin nie nehmen lassen, eine Haltung nach außen zu demonstrieren, die man aus den Kollektiven der 70er Jahre kennt. Jede Tätigkeit ist wichtig. Weg mit der Hierarchie, jeder verdient das Gleiche, alle sind Teil einer großen, gleichberechtigten Gemeinschaft. Aber Vorsicht! Jeder irrt gewaltig, der glaubt, das Théâtre du Soleil sei ein Mitbestimmungsladen ohne klare Führungsstruktur. Es gibt hier nichts, das die Chefin nicht in der Hand hätte. Sie ist eine Theaterprinzipalin nach klassischem Vorbild. Ariane Noschkin ist also das Théâtre du Soleil und das Théâtre du Soleil ist Ariane Noschkin. In der Cartoucherie, einem ehemaligen Patronenlager mitten im Grünen im Bois de Vincennes vor den Toren der Stadt Paris, hat sie nach dem Trubel der Studentenunruhen ihre Karawanserei aufgeschlagen. Hier unter den beiden großen Lagerhallendächern breitet sie Welttheaterdramaturgien zu großen Ideenreisen aus. Leuchten die bunten Stoffe entfernter Kostümkulturen, treten die Akteure verschiedenster Länder auf in einem bühnenoffenen Spiel, das sich aus fernöstlichen Quellen speist. Hier schminken sich unter den Augen der neugierigen Zuschauer Noschkins Schauspieler zu auffälligen Figuren und hier lässt sie in der Regel auf einem weiten, offenen Bühnenkarree Gestalten der Menschheitsgeschichte ihre Tragödien erleben. Shakespeare-Könige, kambodschanische Prinzen, die Atriden oder aber Leidtragende in zeitgenössischen Geschichten. Jedes Mal ein Bilderrausch, Kostümrausch, Farbenrausch, dessen Ursprung in Ariane Noschkins Kindheit liegt. Moi, je pense que c'est Guignol à Bordeaux. Mit dem Kasperltheater hat alles angefangen, damals im Krieg in Bordeaux. Aber auch das Kino hat mich viel mehr beeinflusst, als man vielleicht vermuten würde. Und dann der Harlekin in Goldonis Diener zweier Herren, den Moretti damals spielte. Das fand ich überwältigend. Vor allem aber hat mich als Kind das Puppentheater fasziniert. Wie eine Reverenz gegenüber dem großen französischen Theatermann Molière war Noschkins gleichnamiger berühmter Film zu verstehen, einem der frühen Beispiele für die Wechselgänge zur Nachbarkunst Kino, die Noschkin gelegentlich unternommen hat. Fast 40 Jahre nach 1789, einer ersten legendären Gruppenarbeit unter der Ägide der Sonnentheaterchefin, hat die engagierte Feministin im Welttheaterfundus und oft mit den Stücken der Lebensgefährtin Hélène Cixous die Machtlinie nachgezeichnet, die die Welt der Männer und der Frauen immer wieder blutig färbt. Ein Höhepunkt fand diese Untersuchung des mörderischen Geschlechterverhältnisses, als Ariane Noschkin die Orestides Aeschylos mit der Iphigenie in Aulis des Euripides zu einer großen Tetralogie, zu Les Atrides, verband, einem rauschhaften Theater, in dem Tanz und Horror, Schrecken und Verzückung ineinander übergingen. Wir sagten uns immer, wir arbeiten an Schrecken und Genuss. Das zeichnet die antike Tragödie aus und das ist ihre karthatische Kraft. Die Griechen konnten ihren Schmerz als Gesang, als Tanz zum Ausdruck bringen. Wir mussten bei der Arbeit versuchen, so viel wie möglich zu begreifen und wo das nicht ging, uns selbst vom Stoff ergreifen zu lassen. Ariane Noschkin hat Verfolgten Asyl geboten und sich für Obdachlose eingesetzt. Sie hat den Kunstraum verlassen, um sich an unmittelbaren politischen Aktionen zu beteiligen. Immer wieder hat sie sich für die Verfolgten, für die Opfer eingesetzt und den politischen Gegner dabei manchmal etwas summarisch in der Männerwelt dingfest gemacht. Vom ewigen Krieg der Geschlechter erzählte sie zuletzt auch in ihrer zeitgenössischen Collage von Szenen aus dem Alltag in Les Éphémères. Oui, bonjour. Je suis Jeanne Clément. Je téléphone pour fermer le compte de ma mère, s'il vous plaît. Selten ist Ariane Noschkin in ihrem Wechsel zwischen den alten Geschichten und dem zeitgenössischen etwas missglückt. Verrutschte das politische Engagement auf der Bühne ins Pathetische, schlug Politik ungefiltert in eine Kunstanstrengung um. Wer aber ihre Rosenkriege gesehen hat, also ihren Shakespeare-Zyklus, die Atriden-Tetralogie mit ihrer kathartischen Kraft und ihre schlaue Aktualisierung des Molière'schen Tartuffe als einem Stück übers ferne, nahe Talibanistan oder die berührenden Impressionen über das ephemere Lebewesen Mensch, musste ihr jeden der seltenen Ausrutscher verzeihen. In ihrem Theater konnten viele Zuschauer an ihre Kindheitserfahrungen wieder anknüpfen, weil Ariane Noschkin den Glauben in die Kraft der Verzauberung durch die einfachsten Mittel der alten Kunst nicht aufgegeben hat. Es besteht die Gefahr, dass wir unsere Sprache verlieren, dass wir passiv werden, käuflich und verkäuflich. Das Theater ist sicher die zerbrechlichste aller Künste. Vor allem aber erinnert das Theater an die Möglichkeit, dass wir gemeinsam die Geschichte des Menschen erforschen. Das Theater erzählt besser als andere Künste vom inneren Feind, dem großen Gegner in uns selbst. Und das Theater kann zum Sandkorn werden, das manchmal große Maschinen ins Stocken bringt. Mais bon, un grand sable peut enrayer de très grosses machines.